und dachte mir, du standst darum, ich dachte mir, dass es sehr viel schöner wäre, du drehst dich um und kämst jetzt zu mir her. Es ist Freitag und ich bin allein. Es ist Freitag und ich bin daheim. Du, keine will mit mir gehen. Oh, ich hab das vorausgesehen. Ich wollte dich als Freundin, deshalb ging ich zu dir hin. Doch ich tat dir gar nicht leid und du hattest für mich keine Zeit. Es ist Samstag und ich bin allein. Es ist Samstag und ich bin daheim. Ich bin so einsam, kannst du das verstehen? Wird es immer so weitergehen? So weitergehen. Es ist Sonntag und ich bin allein. Es ist Sonntag und ich bin daheim. Gestern Abend hab ich dich noch gesehen. Du sahst mich nicht, ich konnt's nicht verstehen. Und das Akkordeon. Geschafft.